SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Im Norden der Stadt lag die Kaserne. Sie schloss die breite und wohlgepflegte Landstraße ab, die hinter dem roten Ziegelbau ein neues Leben begann und weit ins blaue Land hineinführte. Zweimal in der Woche fanden die militärischen Übungen im südlichen Gelände statt. Zweimal in der Woche ritt das Regiment durch die Straßen der kleinen Stadt. Der helle und schmetternde Ton der Trompeten unterbrach in regelmäßigen Abständen das regelmäßige Klappern der Pferdehufe, und die roten Hosen der berittenen Männer auf den glänzenden braunen Leibern der Rösser erfüllten das Städtchen mit blutiger Pracht. An den Straßenrändern blieben die Bürger stehen, die Kaufleute verließen ihre Läden, die müßigen Besucher der Kaffeehäuser ihre Tische, die städtischen Polizisten ihre gewohnten Posten und die Bauern, die mit frischem Gemüse aus den Dörfern auf den Marktplatz gekommen waren, ihre Pferde und Wagen. Nur die Kutscher auf den wenigen Fiakern, die ihren Standplatz in der Nähe des städtischen Parkes hatten, blieben unbeweglich auf den Böcken sitzen. Von oben her übersahen sie das militärische Schauspiel noch besser als die am Straßenrand Stehenden. Karl Josef, Freier von Trotta, wohnte in der Kaserne. Das Fenster seines Zimmers führte in den Hof. Gegenüber lagen die Mannschaftsstuben. Er hätte gern mit einem von den Männern getauscht. Dort saßen sie, halb ausgezogen, in den groben, gelblichen, ärarischen Hemden, ließen die nackten Füße über die Ränder ihrer Schlaffächer baumeln, sangen, sprachen und spielten Mundharmonika. Die Leute sangen Lieder in einer unbekannten Sprache, in einer slawischen Sprache. Die alten Bauern von Sipolje hätten sie wohl verstanden. Der Großvater Karl Josefs noch hätte sie vielleicht verstanden. Sein rätselhaftes Bildnis verdämmerte unter dem Suffit des Herrenzimmers. An dieses Bildnis klammerten sich die Erinnerungen Karl Josefs, als an das einzige und letzte Zeichen, das ihm die unbekannte lange Reihe seiner Vorfahren vermacht hatte. Ihr Nachkomme war er. Seitdem er zum Regiment eingerückt war, fühlte er sich als der Enkel seines Großvaters, nicht als der Sohn seines Vaters. Ja, der Sohn eines merkwürdigen Großvaters war er. Weit vorgeschritten war schon der Herbst. Wenn man am Morgen aufsaß, tauchte die Sonne wie eine blutrote Orange am Ostrand des Himmels auf. Und wenn die Gelenksübungen auf der Wasserwiese begannen, in der breiten grünlichen Lichtung, umrandet von schwärzlichen Tannen, erhoben sich schwerfällig die silbrigen Nebel, auseinandergerissen von den heftigen, regelmäßigen Bewegungen der dunkelblauen Uniformen. Blass und schwermütig stieg dann die Sonne empor. Zwischen das schwarze Geäst brach ihr mattes Silber, kühl und fremd. Der frostige Schauer strich wie ein grausamer Kamm über die rostbraunen Felle der Rösser, und ihr Wiehern kam aus der nachbarlichen Lichtung, ein schmerzlicher Ruf nach Heimat und Stall. Man machte Übungen mit dem Karabiner. Karl Josef konnte kaum die Rückkehr in die Kaserne abwarten. Er fürchtete die Viertelstunde Rast, die gegen 10 Uhr pünktlich eintrat, und das Gespräch mit den Kameraden, die sich manchmal in der nahen Wirtschaft zusammenfanden, um ein Bier zu trinken und den obersten Kovac zu erwarten. Noch peinlicher war der Abend im Casino. Bald brach er an. Es war Pflicht, zu erscheinen. Schon näherte sich die Stunde des Zapfenstreiches, schon durcheilten die dunkelblauen, klirrenden Schatten der heimkehrenden Mannschaften das finstere Rechteck des Kasernenhofes. Schon trat drüben der Wachtmeister Reznicek aus der Tür, die gelblich blinkende Laterne in der Hand, und die Bläser versammelten sich in der Finsternis. Die gelben Messinginstrumente schimmerten vor dem dunklen, leuchtenden Blau der Uniformen. Aus den Ställen kam das schläfrige Wiehern der Pferde. Am Himmel die Sterne blinzelten golden und silbrig. Es klopfte an der Tür. Karl Josef rührte sich nicht. Es ist sein Diener, er wird schon eintreten. Sofort wird er eintreten. Er heißt Onufri. Wie lange hat man gebraucht, um sich diesen Namen zu merken? Onufri. Dem Großvater wäre der Name noch geläufig gewesen. Onufri trat ein. Karl Josef presste die Stirn gegen das Fenster. Er hörte im Rücken den Diener die Hacken zusammenschlagen. Es war Mittwoch heute. Onufri hatte Ausgang. Man musste Licht machen und einen Zettel unterschreiben. »Mach's Licht«, befahl Karl Josef, ohne sich umzusehen. Drüben spielten die Leute immer noch Mundharmonika. Onufri machte Licht. Karl Josef hörte das Knacken des Schalters an der Türleiste. Es wurde ganz hell drinnen hinter dem Rücken. Vor dem Fenster starrte immer noch die rechteckige Finsternis. Und drüben blinzelte das gelbe heimische Licht der Mannschaftsstuben. Das elektrische Licht war ein Privileg der Offiziere. »Wohin gehst du heute?«, fragte Karl Josef und sah immer noch in die Mannschaftsstuben. »Zu Mädchen«, sagte Onufri. Zum ersten Mal hatte ihm heute der Leutnant »Du« gesagt. »Zu welchem Mädchen?« fragte Karl Josef. »Zu Katharina«, sagte Onufri. Man hörte, wie er habt Acht stand. »Ruht«, kommandierte Karl Josef. Onufri schob hörbar den rechten Fuß vor den linken. Karl Josef wandte sich um. Vor ihm stand Onufri. Die großen Pferdezähne schimmerten zwischen den breiten roten Lippen. Er konnte nicht ruht stehen, ohne zu lächeln. »Wie sieht sie aus, deine Katharina?« fragte Karl Josef. »Herr Leutnant, melde gehorsamst, große weiße Brust.« »Große weiße Brust«, der Leutnant hüllte die Hände und fühlte eine kühle Erinnerung an die Brüste Katis. Tot war sie, tot. »Den Zettel«, befahl Karl Josef. Onufri hielt den Dienstzettel hin. »Wo ist Katharina?« fragte Karl Josef. »Dienstmädchen bei Herrschaften«, erwiderte Onufri. »Und große weiße Brust«, fügte er glücklich hinzu. »Gib her«, sagte Karl Josef. Er nahm den Dienstzettel, glättete ihn und unterschrieb. »Geh zu Katharina«, sagte Karl Josef. Onufri schlug noch einmal die Hacken zusammen. »Abtreten«, befahl Karl Josef. Er knipste das Licht aus, er tastete im Dunkeln nach seinem Mantel, er trat in den Korridor. In dem Augenblick, in dem er unten die Tür schloss, setzten die Bläser zum letzten Abgesang des Zapfenstreiches an. Die Sterne am Himmel flimmerten, der Posten vor dem Tor salutierte, hinter Karl Josefs Rücken schloss sich das Tor. Silbern im Mondlicht schimmerte die Straße, die gelben Lichter der Straße grüßten herüber wie heruntergefallene Sterne. Der Schritt klang hart auf dem frisch gefrorenen, herbstlich-nächtlichen Boden. Er erreichte das Casino 10 Minuten später. Es lag im ersten Stock eines der besten Häuser am Alten Ring. Er trat ein, er tauschte Grüße aus, er suchte den obersten Kovac im gewohnten Winkel. Dort spielte er jeden Abend Domino, jeden Abend mit einem anderen Herrn. Er spielte Domino mit Begeisterung, vielleicht aus einer unmäßigen Angst vor Karten. »Ich habe noch nie eine Karte in der Hand gehabt«, pflegte er zu sagen. Heute war der Rittmeister Teitinger an der Reihe, den Domino-Dienst zu versehen. Das Angesicht des Obersten warf einen bläulich-roten Widerschein auf das gelbliche, hagere des Rittmeisters. Karl Josef blieb mit sanftem Klirren vor dem Obersten stehen. »Servus«, sagte der Oberst, ohne von den Dominosteinen aufzusehen. Er war ein gemütlicher Mann, der Oberst Kovac. »Schon gegessen?«, fragte er. »Schade«, sagte er weiter. Und sein Blick verlor sich in einer rätselhaften Ferne. »Das Schnitzel war heute ausgezeichnet!« »Ausgezeichnet«, wiederholte er eine Weile später. Es tat ihm leid, dass Trotter das Schnitzel versäumt hatte. Er hätte es dem Leutnant gern noch einmal vorgekaut, zumindest zugesehen, wie man eines mit Appetit verzehrt. »Na, gute Unterhaltung«, sagte er schließlich und wandte sich wieder den Dominosteinen zu. Die Verwirrung war um diese Stunde groß, man konnte keinen angenehmen Platz mehr finden. Rittmeister Teitinger, der die Messe seit undenklichen Zeiten verwaltete und dessen einzige Leidenschaft der Genuss von süßem Backwerk war, hatte das Casino im Laufe der Zeit nach dem Muster jener Zuckerbäckerei eingerichtet, in der er jeden Nachmittag verbrachte. Er war ein sehr sanfter und ein sehr fauler Offizier. Die Beschäftigungen mit den Angelegenheiten der Messe, ihrer Küche, der Köche, der Ordonnanzen, des Weinkellers war ihm unter allen dienstlichen Obliegenheiten die einzig genehme. Und seine ausgedehnte Korrespondenz mit Weinhändlern und Likörfabrikanten beschäftigte nicht weniger als 2 Kanzleischreiber. Karl Josef blickte um sich, er suchte einen erträglichen Platz. Zwischen dem Fähnrich in der Reserve Bärenstein, Ritter von Zaloga, einem jüngst geadelten reichen Advokaten, und dem rosigen Leutnant Kindermann reichsdeutscher Abkunft war man verhältnismäßig am sichersten. Ein heiteres Nichts saß Kindermann am Tischchen. »Servus«, pfiff er mit seiner hohen Stimme, von der Oberst Kovac sagte, sie sei eines der Blasinstrumente der preußischen Armee. Fähnrich in der Reserve Bärenstein erhob sich vorschriftsgemäß, aber gravitätisch. »Respekt, Herr Leutnant«, sagte er. »Guten Abend, Herr Doktor«, hätte Karl Josef ehrfurchtsvoll beinahe geantwortet. »Ich störe nicht«, fragte er nur und setzte sich. »Der Dr. Demann kommt heute zurück«, begann Bärenstein. »Ich bin ihm zufällig am Nachmittag begegnet.« »Ein reizender Kerl«, flötete Kindermann. Es klang wie ein zarter Windhauch, der über eine Harfe streicht, hinter dem starken forensischen Bariton Bärensteins. Kindermann, ständig darauf bedacht, sein äußerst schwaches Interesse für Frauen durch eine besondere Aufmerksamkeit wettzumachen, die er ihnen zu widmen vorgab, bekundete ferner: »Und seine Frau, kennt ihr sie? ein reizendes Geschöpf, eine charmante Frau.« Und er hob bei dem Wort charmant seine Hand, an der die lockeren Finger in der Luft tänzelten. »Ich habe sie noch als junges Mädel gekannt«, sagte der Fähnrich. »Interessant«, sagte Kindermann, er heuchelte deutlich. »Ihr Vater war früher einer der reichsten Hutfabrikanten«, fuhr der Fähnrich fort. Es war, als läse er in Akten. Er schien über seinen Satz erschrocken und hielt ein. Das Wort Hutfabrikanten klang ihm zu zivilistisch. Er saß schließlich nicht mit Rechtsanwälten zusammen. Er schwor sich im Stillen zu, von nun ab jeden Satz genau vorher zu überlegen. So viel war er der Kavallerie schon schuldig. Schweigend rauchten jetzt alle drei. Karl Josefs Blicke richteten sich gegen das Bildnis des Kaisers an der Wand gegenüber. Da war ein Franz Josef in blütenweißer Generalsuniform, die breite, blutrote Schärpe quer über der Brust und den Orden des goldenen Vlieses am Halse. Der große schwarze Feldmarschallhut mit dem üppigen pfauengrünen Reiherbusch lag neben dem Kaiser auf einem wackelig aussehenden Tischchen. Das Bild schien ganz fern zu hängen. Weiter war es als die Wand. Karl Josef erinnerte sich, dass ihm dieses Bildnis in den ersten Tagen, da er eingerückt war, einen gewissen stolzen Trost bedeutet hatte. Damals war es jeden Augenblick so gewesen, als könnte der Kaiser aus dem schmalen, schwarzen Rahmen treten. Allmählich aber bekam der allerhöchste Kriegsherr das gleichgültige, gewohnte und unbeachtete Angesicht, das seine Briefmarken und seine Münzen zeigten. Sein Bild hing an der Wand des Casinos, eine merkwürdige Art von einem Opfer, das ein Gott sich selber darbringt. Seine Augen, früher einmal hatten sie an sommerliche Ferienhimmel erinnert, bestanden nunmehr aus einem harten, blauen Porzellan. Und es war immer noch der gleiche Kaiser. Daheim im Arbeitszimmer des Bezirkshauptmanns hing dieses Bild ebenfalls. Es hing in der großen Aula der Kadettenschule. Es hing in der Kanzlei des Obersten in der Kaserne. Und hunderttausendmal verstreut im ganzen weiten Reich war der Kaiser Franz Josef allgegenwärtig unter seinen Untertanen wie Gott in der Welt. Ihm hatte der Held von Solferino das Leben gerettet. Der Held von Solferino war alt geworden und gestorben. Jetzt fraßen ihn die Würmer. Und sein Sohn, der Bezirkshauptmann, der Vater Karl Josefs, wurde auch schon ein alter Mann. Bald werden auch ihn die Würmer fressen. Nur der Kaiser. Der Kaiser schien eines Tages innerhalb einer ganz bestimmten Stunde alt geworden zu sein und seit jener Stunde in seiner eisigen und ewigen, silbernen und schrecklichen Greisenhaftigkeit eingeschlossen zu bleiben wie in einem Panzer aus Ehrfurcht gebietendem Kristall. Die Jahre wagten sich nicht an ihn heran. Immer blauer und immer härter wurde sein Auge. Seine Gnade selbst, die über der Familie der Trottas ruhte, war eine Last aus schneidendem Eis. Und Karl Josef fror es unter dem blauen Blick seines Kaisers. Der Oberst saß immer noch in seiner Ecke mit dem Rittmeister Teitinger. Einige Herren wandelten gelangweilt zwischen den Tischchen. Sie wagten nicht, das Casino zu verlassen, solange der Oberst spielte. Er war im Begriff, eine neue Partie zu dritt vorzuschlagen, als die Tür geöffnet wurde und die Ordonnanz mit einem auffällig lauten Knall der Stiefelhacken salutierte. Es wurde im Augenblick still. Der Oberst Kovacs sprang von seinem Sitz auf und sah nach der Tür. Kein anderer war eingetreten als der Regimentsarzt Demand. Er selbst erschrak über die Aufregung, die er verursacht hatte. Er blieb an der Tür stehen und lächelte. Die Ordonnanz an seiner Seite stand immer noch stramm und störte ihn sichtlich. Er winkte mit der Hand, aber der Bursche bemerkte es nicht. Die starken Brillengläser des Doktors waren leicht überhaucht von dem herbstlichen Abendnebel draußen. Er war gewohnt, die Brille abzunehmen, um sie zu putzen, wenn er aus der kalten Luft in die Wärme trat. Hier aber wagte er es nicht. Es dauerte eine Weile, ehe er die Schwelle verließ. »Ah, schau her!« »Da ist ja der Doktor«, rief der Oberst. Er schrie aus Leibeskräften, als gelte es, sich im Getümmel eines Volksfestes verständlich zu machen. Er glaubte der Gute, dass Kurzsichtige auch taub seien und dass ihre Brillen klarer würden, wenn ihre Ohren besser hörten. Die Stimme des Obersten bahnte sich eine Gasse. Die Offiziere traten zurück. Die wenigen, die noch an den Tischen gesessen hatten, erhoben sich. Der Regimentsarzt setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen, als ginge er auf Eis. Seine Brillengläser schienen allmählich klarer zu werden. Grüße kamen ihm von allen Seiten entgegen. Nicht ohne Mühe erkannte er die Herren wieder. Der Oberst beeilte sich, dem vorschriftsmäßigen Ritus der Begrüßung ein Ende zu machen. Er schrie, dass die Gläser zitterten. »Gut schaut er aus, der Doktor!« als wollte er es der ganzen Armee mitteilen. Er schlug seine Hand auf die Schulter Demanns, wie um sie wieder in ihre natürliche Lage zu bringen. Sein Herz war allerdings dem Regimentsarzt zugetan. Aber der Kerl war unmilitärisch. Sapperlo, Donnerwetter! An diesem Doktor gehe ich noch zugrunde, dachte der Oberst, wenn er den Regimentsarzt zu Pferde sah. Und eines Tages hatte er ihn gebeten, lieber nicht durch die Stadt zu reiten. Man muss ihm was Nettes sagen, dachte er aufgeregt. Das Schnitzel war heute ausgezeichnet, fiel ihm in der Eile ein, und er sagte es. Der Doktor lächelte. Er lächelt ganz zivilistisch, der Kerl, dachte der Oberst. Und plötzlich entsann er sich, dass da noch einer war, der den Doktor nicht kannte. Der Trotter, natürlich, er war eingerückt, als der Doktor in Urlaub gegangen war. Der Oberst lärmte, unser Jüngster, der Trotter, ihr kennt's euch noch nicht. Und Karl Josef trat vor den Regimentsarzt. »Enkel des Helden von Solferino?« fragte Dr. Demand. Man hätte ihm diese genaue Kenntnis der militärischen Geschichte nicht zugetraut. »Alles weiß er, unser Doktor«, rief der Oberst. »Er ist ein Bücherwurm!« Und zum ersten Mal in seinem Leben gefiel ihm das verdächtige Wort »Bücherwurm« so gut, dass er noch einmal wiederholte. »Ein Bücherwurm!« In dem liebkosenden Ton, in dem er sonst nur zu sagen pflegte, »ein Ulane!« Man setzte sich wieder, und der Abend nahm den üblichen Verlauf. »Ihr Großvater«, sagte der Regimentsarzt, »war einer der merkwürdigsten Menschen der Armee. Haben Sie ihn noch gekannt?« »Ich habe ihn nicht mehr gekannt«, antwortete Karl Josef. »Sein Bild hängt bei uns zu Hause im Herrenzimmer. Wie ich klein war, habe ich es oft betrachtet. Und sein Diener, der Jacques, ist noch bei uns.« »Was ist das für ein Bild?« fragte der Regimentsarzt. »Ein Jugendfreund hat es gemalt«, sagte Karl Josef. »Es ist ein merkwürdiges Bild, es hängt ziemlich hoch. Als ich klein war, musste ich auf einen Stuhl steigen. Da habe ich es dann betrachtet.« Sie waren ein paar Augenblicke still. Dann sagte der Doktor, »Mein Großvater war ein Schankwirt, ein jüdischer Schankwirt in Galizien.« »Galizien, kennen Sie das?« »Ein Jude«, war der Doktor Demand. Alle Anekdoten enthielten jüdische Regimentsärzte. Zwei Juden hat es auch in der Kadettenschule gegeben. Sie waren dann zur Infanterie gekommen. »Zu Resi, zu Tante Resi«, rief plötzlich jemand. Und alle wiederholten, »Zu Resi, man geht zu Resi, zur Tante Resi.« Nichts hätte Karl Josef stärker erschrecken können als dieser Ruf. Seit Wochen erwartete er ihn voller Angst. Vom letzten Besuch im Bordell der Frau Horvath behielt er noch alles in deutlicher Erinnerung. Alles, den Sekt, der aus Kampfer und Limonade bestand, den weichen, fleischigen Teig der Mädchen, das schmetternde Rot und das irrsinnige Gelb der Tapeten, im Korridor den Geruch von Katzen, Mäusen und Maiglöckchen und das Sodbrennen 12 Stunden später. Er war kaum eine Woche eingerückt und es war sein erster Besuch in einem Bordell gewesen. »Liebesmanöver«, sagte Teitinger. Er war der Anführer. Es gehörte zu den Obliegenheiten eines Offiziers, der die Messe seit undenklichen Zeiten verwaltete. Bleich und hager, den Korb des Säbels im Arm, mit langen, dünnen und sanft klirrenden Schritten, ging er im Salon der Frau Horvath von einem Tisch zum anderen, ein schleichender Mahner zu saurer Freude. Kindermann war der Ohnmacht nahe, wenn er nackte Frauen roch. Das weibliche Geschlecht machte ihm Übelkeiten. Zu Tante Resi, man ging zu Tante Resi. Der Oberst machte unten kehrt. Er sagte, viel Vergnügen, meine Herren. Und auf der stillen Straße riefen 20 Stimmen, Respekt, der Oberst! Und 40 Spuren klirrten aneinander. Der Regimentsarzt Dr. Max Demand machte einen schüchternen Versuch, sich ebenfalls zu empfehlen. Müssen Sie mit? Fragte er den Leutnant Trotter leise. Es wird wohl so sein, flüsterte Karl Josef, und der Regimentsarzt ging wortlos mit. Sie sprachen nicht miteinander. Beide fühlten, dass sie die geflüsterte Frage und die geflüsterte Antwort verband. Da war nichts mehr zu machen. Sie waren beide vom ganzen Regiment geschieden, und sie kannten sich kaum eine halbe Stunde. Plötzlich, er wusste nicht warum, sagte Karl Josef, »Ich habe eine Frau namens Kathi geliebt. Sie ist gestorben.« Der Regimentsarzt blieb stehen und wandte sich ganz dem Leutnant zu. »Sie werden noch andere Frauen lieben«, sagte er. Nun standen sie vor Tante Resis blauer Laterne. Rittmeister Teitinger klopfte an das verschlossene Tor, jemand öffnete. Drinnen begann das Klavier sofort zu klimpern, den Radetzky-Marsch. Die Offiziere marschierten in den Salon. »Einzeln abfallen«, kommandierte Teitinger. Die nackten Mädchen schwirrten ihnen entgegen, eine emsige Schar von weißen Hennen. »Gott mit euch«, sagte Prohaska. Trautmannsdorf griff diesmal sofort und noch im Stehen in den Busen der Frau Horvath. Er ließ sie vorläufig nicht mehr los. Er hatte Küche und Keller zu überwachen. Sie litt sichtlich unter den Liebkosungen des Oberleutnants, aber die Gastfreundschaft verpflichtete sie zu opfern. Sie ließ sich verführen. Leutnant Kindermann wurde bleich. Er war weißer als der Puder auf den Schultern der Mädchen. Der Major Prohaska bestellte Sodawasser. Wer ihn näher kannte, wusste vorauszusagen, dass er heute sehr besoffen sein würde. Er ahnte nur dem Alkohol einen Weg mit Wasser, wie man Straßen reinigt, vor einem Empfang. Ein Paar nach dem anderen erhob sich und verschwand. Prohaska trat an den Regimentsarzt und sagte, »Ihr braucht sie ja doch nicht. Ich nehme sie mit.« Er nahm die beiden Frauen und torkelte zwischen beiden der Treppe entgegen. So waren sie auf einmal allein, Karl Josef und der Doktor. Der Klavierspieler Pollack streichelte nur so über die Tasten in der gegenüberliegenden Ecke des Salons. Ein sehr zärtlicher Walzer kam zage und dünn durch den Raum gezogen. Sonst war es still und beinahe traulich. Und die Standuhr am Kamin tickte. »Ich glaube, wir zwei haben hier nichts zu suchen, wie?« fragte der Doktor. Er stand auf. Karl Josef sah nach der Uhr auf dem Kamin und erhob sich ebenfalls. Er konnte im Dunkeln nicht die Stunde erkennen, ging nahe an die Standuhr und trat wieder einen Schritt zurück. In einem bronzenen, von Fliegen betupften Rahmen stand der allerhöchste Kriegsherr. In Verkleinerung. Das bekannte, allgegenwärtige Porträt seiner Majestät im blütenweißen Gewande mit blutroter Schärpe und goldenem Vlies. »Es muss etwas geschehen«, dachte der Leutnant, schnell und kindisch. »Es muss etwas geschehen.« Er fühlte, dass er bleich geworden war und dass sein Herz klopfte. Er griff nach dem Rahmen, öffnete die papierne schwarze Rückwand und nahm das Bild heraus. Er faltete es zusammen zweimal, noch einmal, und steckte es in die Tasche. Er wandte sich um, hinter ihm stand der Regimentsarzt. Er zeigte mit dem Finger auf die Tasche, in der Karl Josef das kaiserliche Porträt verborgen hatte. »Auch der Großvater hat ihn gerettet«, dachte Dr. Demand. Karl Josef wurde rot. »Schweinerei«, sagte er. »Was denken Sie?« »Nichts«, erwiderte der Doktor. »Ich habe nur an Ihren Großvater gedacht.« »Ich bin sein Enkel«, sagte Karl Josef. »Ich habe keine Gelegenheit, ihm das Leben zu retten. Leider.« Sie legten 4 Silbermünzen auf den Tisch und verließen das Haus der Frau Resi Horvath.